Kundgabe 1415. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.05.1940. Göttlicher Mahnruf. Pfingsten. Dies soll mein Geist euch künden, dass ihr in arger Gefahr seid, euer Leben zu verlieren, die ihr meinen Worten nicht Glauben schenkt. Meine Liebe trägt euch Hilfe an und ihr weiset sie von euch. Meine Liebe sendet euch das Brot des Himmels, um euch zu stärken im Kampf wider alles Böse. Meine Liebe warnet euch und will euch zum Guten lenken. Meine Liebe gibt euch Aufklärung, dass ihr fehlgeht, und meine Liebe will euch Licht bringen. Und ihr achtet dieser Liebe nicht. Ihr weiset sie von euch. Ihr nehmet nicht Kenntnis von meinem Wort. Ihr ändert euer Leben nicht und wandelt weiter den Weg, der in die Irre führt. Und ihr bringet dadurch euer Leben in Gefahr. Ihr bedenket nicht, dass ihr dem ewigen Verderben entgegengeht. Denn ich kann euch nicht davor bewahren, wenn ihr selbst danach verlangt. Und euer Handeln beweist es, dass ihr danach verlangt. Und alle meine Boten bemühen sich vergebens, euch rechtes Denken zu lehren. Euer Widerstand wird immer stärker. Ihr schließet die Augen und die Ohren, um nicht zu vernehmen den Ruf von oben. Ihr fesselt euren Geist und gebet ihm nicht die Freiheit. Und ihr werdet daher niemals wissend werden, denn ich kann mit meinem Geist nur die Menschen bedenken, die ihr Herz öffnen und meinen Geist begehren. Nur diesen kann ich die Kraft zukommen lassen. Und nie kann die Welt meine Stimme hören. Doch euch, die ihr euer Herz verschließet meiner Stimme, wird sie laut und drohend ertönen müssen. Und Schrecken und Entsetzen wird diese Stimme bei euch auslösen, so ihr der Stimme der Liebe nicht Gehör schenken wollt. So meine liebevollen Ermahnungen ungehört verhallen, muss mein Ruf laut und vernehmbar euch ertönen, doch zu eurem Entsetzen. Ich warte nur noch kurze Zeit und versuche noch zuvor zu gewinnen alle, die sich mir nicht widersetzen. Doch die Stunde ist nicht mehr fern und alle meine Engel sind angewiesen, mir zu dienen. Alles, was in der Liebe steht, ist tätig und suche den Menschen Hilfe zu bringen. Und überall, wo Not ist, klopfen sie an und suchen die Gedanken hinzulenken zu mir. Und die bei mir verbleiben, denen stehe ich bei mit meiner Kraft und meiner Liebe. Und deren Los ist wahrlich besser, wenngleich es irdisch untragbar erscheint. Denn sie haben zu mir gefunden, und ich lasse sie nicht von mir. Denn meine Liebe suchet alle Seelen, die noch nicht gänzlich wider mich sind, zu erretten aus der Macht des Bösen. Und ich segne, die zu mir finden in ihrer Not, denn sie werden das ewige Leben gewinnen, so sie das irdische Leben verlieren. Sie werden eingehen in das Land des Friedens, wo alle Not von ihnen genommen ist. Amen.